in Kraft des heiligen Gehorsams, unter Strafe der Exkommunikation, der Unfähigkeit zu irgendwelchem Amte, der Enthebung von den geistigen Verrichtungen und unter anderem dem Belieben des Generals vorbehaltenen Strafen wird befohlen, dass niemand aus unserer Gesellschaft öffentlich oder privatim in Vorlesungen oder in Ratschlägen und noch viel weniger in Büchern zu behaupten sich herausnehme, es sei jedermann erlaubt gewesen, unter jedem möglichen Vorwande der Tyrannei Könige oder Fürsten zu töten oder ihre Tötung ins Werk zu setzen. Aber gerade dies scharfe Dekret ist das raffinierteste an Täuschung, was in wichtiger Sache vielleicht jemals amtlich veröffentlicht worden ist. Denn in dem mit den schwersten Strafen ausgestatteten Verbote, es sei nicht jedermann erlaubt, unter jedem möglichen Vorwande der Tyrannei Könige oder Fürsten zu töten, birgt sich die Erlaubnis, gewissen Personen sei dies aber unter gewissen Vorwänden der Tyrannei oder wirklicher Tyrannei gegenüber gestattet. Auch der Ausdruck »es sei erlaubt gewesen« statt »es sei erlaubt« bietet die Möglichkeit, das ganze Dekret mit seinen Strafen nur auf die Vergangenheit zu beziehen, sodass ein Verbot der Lehre des Tyrannenmordes für Gegenwart und Zukunft gar nicht im Dekret enthalten ist. So endete das Auftreten des Ordens gegen Mariana mit einer jesuitischen Zweideutigkeit. Wo Klarheit und Bestimmtheit des Ausdruckes nötig und leicht waren, werden nach 15-jährigem Hin- und Herschwanken Worte gewählt, welche die Erlaubtheit des Fürstenmordes unter gewissen Umständen, zum Beispiel bei wirklicher Tyrannei, und für Gegenwart und Zukunft nicht unzweifelhaft ausschließen. Auch folgende Tatsachen beleuchten das Kapitel Jesuitismus und Fürstenmord in eigentümlicher Weise. Als nach dem Mordversuche an Heinrich IV. Von Frankreich am 27. Dezember 1594 durch Johann Châtel, einem Schüler der Jesuiten zu Clermont, im dortigen Jesuitenkolleg Haussuchung gehalten wurde, fand man beim Jesuiten Gounard so belastende Schriftstücke, dass ihm der Prozess gemacht und er am 7. Januar 1595 gehängt wurde. Der Jesuit Prat, Geschichtsschreiber des Ordens für die Zeit von 1564 bis 1626, weiß zur Verteidigung seines Ordensgenossen nichts anderes vorzubringen als des vom Jesuiten Mariana gepriesenen Mörders Heinrichs III. Paolo Sarpi teilt mit Brief vom 22. Juni 1610 an Le Chasseur Lebret im Magazin 2, Seite 318, dass nach der Ermordung Heinrichs IV. Ein Jesuit in Prag diese Tat als verdienstlich von der Kanzel herabgepriesen habe. Und Sarpi fügt die charakteristischen Worte hinzu: Auch wenn die französischen Jesuiten leugnen, dass sie die Lehre Marianas billigen, so glaube ich ihnen nicht, selbst wenn sie es beschwören, durch irgendeine Zweideutigkeit, eine innerliche Ausflucht, einen stillschweigenden Vorbehalt suchen sie Gott zu täuschen. Ein vom Gouverneur des Tower, Sir William Wood, und von zwei anderen Zeugen, M. Lane und J. Locherson, unterzeichnetes Memorandum vom 1. April 1606 berichtet über den Jesuiten Garnet, der wegen Teilnahme an der Pulververschwörung im Tower saß. Garnet behauptet, dass, wenn jemand den König töten wolle, er nicht verpflichtet sei, es zu bekennen, obwohl er vom gesetzmäßigen Richter darüber befragt würde, außer ein Beweis könne gegen ihn vorgebracht werden. Dass die Jesuiten, besonders der Jesuit Malagrida, an dem Mordversuche auf König José von Portugal am 3. September 1758 durch Anstiften und Ratschläge beteiligt waren, steht durch die Zeugnisse des Herzogs von Aveiro, der Grafen von Artoguia und Tavaro, alle drei wurden als Mitschuldige hingerichtet, fest. Unter den Papieren des Jesuiten Malagrida fand man einen an die Hofdame Anna von Lorena gerichteten und von ihr, dem Schreiber, wieder zurückgesandten Brief, worin Monate vor Begehung der Tat auf sie Bezug genommen wird. Siehe Heeren und Ukert, Geschichte der europäischen Staaten, Schäfer, Geschichte von Portugal, Gotha, 1854, Band 5, Seite 281 und folgende. Die Lehre Marianas blieb auch nicht ohne Einfluss auf jesuitische Jugenderziehung. Im Jahre 1760 ließ der Jesuit Longbois zu Tours seine Schüler einen Aufsatz anfertigen, der die Überschrift trug: Brutus ermutigt sich zum Morde Cäsar. Und in dem der Satz vorkam: Soll ich Cäsar töten? Er ist doch Kaiser, aber Tyrann. Siehe Reusch, Beiträge zur Geschichte des Jesuitenordens, München 1894, Seite 57. Kirche und Staat. Die Jesuiten sind nicht die Erfinder, wohl aber die energischsten Verfechter und Ausbreiter der Lehre von der indirekten Oberhoheit der Kirche, des Papsttums, über den Staat. Seit die beiden größten Theologen des Jesuitenordens, Bellarmin und Suarez, diese Lehre einschließlich des Rechtes der Päpste, Fürsten abzusetzen, in ein wohlgegliedertes System gebracht haben, ist sie ein Rocher de Bronze ultramontan katholischer Dogmatik und Kanonistik geworden, bis endlich der Syllabus am 8. Dezember 1864 und die Enzykliken Leos des 13. und Pius des 10. sie aus dem Gebiete theologischer Meinungen in die Höhe dogmatisch feststehender Lehren erhoben haben. Vergleiche mein Buch Rom und das Zentrum, Leipzig, Breitkopf und Hertel, Seite 16 und folgende. Und die Erhebung ist das Werk des Jesuitenordens. Welche dogmatischen, kanonistischen, moraltheologischen Lehrbücher von Jesuiten man auch aufschlägt, überall begegnet man der indirekten Gewalt der Kirche über den Staat. Der Gegenstand ist so wichtig, dass ich zahlreiche Zeugnisse anführe. Ich beginne mit der Lehre des gegenwärtigen Generals des Jesuitenordens Franz Xaver Werns, eines Deutschen aus Württemberg. Der Staat ist der Jurisdiktionsgewalt der Kirche unterworfen, Kraft welcher die Zivilgewalt der Kirchlichen wahrhaft untertan und zum Gehorsam verpflichtet ist. Diese Unterordnung ist indirekt, aber nicht bloß negativ, indem die Zivilgewalt auch innerhalb ihres eigenen Gebietes nichts tun darf, was nach dem Urteil der Kirche dieser zum Schaden gereicht, sondern positiv, so dass der Staat auf Befehl der Kirche zum Nutzen und Vorteil der Kirche beitragen muss. Bonifaz VIII. Hat in seiner Konstitution Unam Sanctam vom 18. November 1302, deren Schlusssatz, dass jeder Mensch dem römischen Papst unterworfen sein muss, eine dogmatische Definition, also einen Glaubenssatz, enthält, das richtige Verhältnis zwischen Kirche und Staat für ewige Zeiten vorgezeichnet. Die gesetzgeberische Gewalt der Kirche erstreckt sich auf alles, was notwendig ist, um dem Zweck der Kirche angemessen zu erreichen. Ein Streit, der sich vielleicht erhebt über den Umfang der kirchlichen Gesetzgebungsgewalt, wird nicht nur durch gegenseitiges Übereinkommen zwischen Kirche und Staat, sondern auch durch die unfehlbare Erklärung oder durch den Befehl der höchsten kirchlichen Gewalt entschieden.